SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und auf dieser fantastischen Reise quer durch die fantastische Welt von der elektronischen Musik hören wir heute eine vielschichtige Elektrosounds aus Lausanne von diesem jungen, sehr talentierten Produzenten, nämlich Several Definition. Weiter gibt es einen staubtrockenen Retro-Techno aus Belfast von einem Typ namens Montel. Und dann haben wir noch extrem spacige Sounds, und zwar von Camilo Sacclemente. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mentlix und ich begleite dich 3 Stunden jetzt quer durch die urbane Elektronika. Hey, herzlichen Dank für letzten Samstag im Hive Club, die Ära Blumen Party. Ich glaube, es war gut gefühlt. Und vor allem, es war laut. Das Pfeife ist irgendwie 2 Tage bei mir. Noch bis am Ende habe ich das irgendwie noch gehört. Aber so ein schönes, angenehmes, warmes, wohliges Gefühl hat das Ganze in der Nacht gezogen. Wirklich fantastisch. So, füllen wir gerade an, und zwar mit einem Überklassiker. Und zwar aus dem Jahr 1993. Nein, ich spiele jetzt nicht gerade einen Shake-Klassiker als solches, sondern ein Remix, ein Rework vom 1993er Klassiker, und zwar vom legendären schottischen Label namens Soma. Dort macht schon seit vielen, vielen Jahren die Secret Cinema Music, und er hat dazu mal einen Track produziert namens Meng's Theme. Das Ganze ist jetzt eben noch bearbeitet und aktualisiert worden, und zwar von niemand anderem. Also im Yaris Farm, der Remix, ist der absolute Hammer. Und los einfach selber mal rein. Schön reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. the needle on it. Mental X. Sounds drop the needle. So sexy. Out here waiting. Is it possible tonight? Fresh off a bathroom conference. Is it possible tonight? Drop the needle on it. What's the deal? Can it be real? Drop the needle. Else, Dio, Dio, also liebes Rehm. Seit geraumer Zeit schicken wir dir mal irgendwelche Demos zu und diese Woche sind gerade so die nächsten kommenden 4 Releases gekommen und ich habe echt gestaunt, so hei, House Music, wirklich sehr High Energy, elastisch und immer noch so ein bisschen technoid. Der perfekte Sound, zum schön und langsam ins Wochenende starten. Das hier ist ein Produzent, den sie neu am Start haben, und zwar der André Gazzola heisst er. Vorher hast du Back to Basic gehört und das ist Inspection. Eben von diesem Label lieb's weh. Tut gut, oder? Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Retro-Chic versus New School findest du auf srf.ch/Manflix. Da findest du natürlich auch gerade nach der Show den Podcast zum gratis Downloaden. Reise, wir haben inzwischen einiges gewohnt. Gut, wir kennen natürlich Psytrance-Sounds, à la Infected Mushroom oder auch der Ace Ventura. Dann haben sie natürlich eine extrem grosse Deep House-Szene, zum Beispiel unter Shlomi Aber und der Guy Gerber und natürlich dem Progressive House. Zum Beispiel der Guy Mansour, der Guy Jay und auch der Kane. Und jetzt Audio Junkies. Die stehen für Techno Made in Israel. Und was sie hier gemacht haben, ist wirklich überwältigend, extrem heftig, aber nie brutal. Und das ist bei Techno immer so eine kleine Gratwanderung. Es geht dann schnell mal so in den Agro-Sound über, da überhaupt nicht. Es schwebt einfach vor sich hin, trotzdem extrem viel Energie. Das ist der Audio Junkies Remix von Ori, und zwar im Original von Deformation, in 2 oder 3 Wochen auf dem spanischen Label Beat Freak. Jotto ist Jotto und ein Jotto kommt aus Helsinki. Und also was der im Moment wirklich released, remixed oder einfach grundsätzlich produziert, ist wirklich umwerfend. Seit einem Monat spiele ich seine Tracks auf und ab und den habe ich wieder entdeckt. Der Track ist jetzt ein gutes Jahr alt und zwar ist es ein Remix für Rufus Del Sol und zwar mit Like Animal. Das ist der Jotto Remix und grandios. Like an animal, SRF Virus. Essential Tune. Mit gerade mal 18 hat Jeremy Rivera aus Lausanne seine ersten Tracks veröffentlicht. Heute ist seine Fanbase international und wirklich jeder möchte mit ihm zusammenarbeiten. Das sieht man zum Beispiel mit seinen Releases, die er noch zur Zeit hat, beim Oliver Koletzki. Man sieht es mit den Zusammenarbeiten, wie hier zum Beispiel mit dem Marc De Pulse aus Leipzig. Jeder möchte ein Stück Kuchen. Gut. Es ist natürlich nicht zu verdenken und ich bin natürlich sehr glücklich, dass wieder mal ein Schweizer so international für Aufmerksamkeit sorgt. Aber der junge Mann ist ja wirklich unfassbar talentiert. Das ist er also, The Several Definition, zusammen mit dem Leipziger Marc De Pulse und Birds, released diese Woche auf dem Label Celador aus England. scheint fast so, als ob der Elke Klein seine Deep House und Garage House Phasen überwunden hat. Gut, wo ich den Elke Klein kennengelernt habe, das müsste so 2003, 2004 gewesen sein. Dort war er ja noch im Goa, respektive im Progressive House verankert gewesen. Dann hat er sich immer weiter und weiter entwickelt. Dann so die letzten 5-6 Jahre hat er wirklich sehr, sehr stark auf einen jazzigen House Sound gesetzt. Und jetzt, naja, Elke Klein lässt es wieder richtig krachen. Und auch das. Ja, na gut, natürlich halt. So auf seinem Label Outside the Box. Das ist der Elke Klein mit seiner neuen Scheibe Rubicon. We'll be right back. aus der Türkei. Das kennen wir natürlich schon seit 17 Jahren. Eigentlich glaube ich, in der allerersten Sendung im Januar 2000 habe ich sogar schon eine türkische Platte gespielt und ich denke mir, es wird ein DJ Tarkan Scheibe gewesen sein. Das war damals eine riesengroße Nummer. Dann hat es weitere sehr erfolgreiche türkische Produzenten gegeben, auch zum Beispiel im Haussektor der Murat Unkuglu. Und heute gibt es ein bisschen den Typ hier, der Donau, und zwar das Sezo Uysal. Das ist seine neue Scheibe auf ein Click Music. Das ist ein Label, ich glaube, es ist ein Berliner Label, wo unter anderem auch Dinox und Beckers und unsere Schweizer der Kainz seine Sachen released. Das Stück heisst One of Us. Retro-Chic versus a New School, ein Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Und genau das los ist jetzt, nämlich SRF Virus. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Flur bekommst du auf srf.ch/mentalx. Nach der Sendung bekommst du Playlist, den Podcast. Und den Podcast bekommst du natürlich auch so ab Mitternacht dann auf iTunes zum gratis Downloaden. Check's einfach aus. John Digweed, you're listening to Virus Radio with Mental X. paar Wochen. Am letzten Freitag hat er diesen Track zum ersten Mal vorgestellt. Essential Tune langt hier nicht, das geht ganz klar. Und Rubriken What the fuck Tune. Und schon beim ersten Mal, wo ich jetzt hier richtig laut letzten Freitag zu oben im Radio gehört habe, ich gefunden, was für ein Tune. Gut, haben wir dann einfach reingepackt und dann mal im Highfüge die um 3:30 am Morgen losgelaufen. Was für eine traumhafte, schöne Stimmung. Danke nochmal an dieser Stelle. Hintergrundinfos zu der heutigen Show. Du kommst auf srf.ch/mentlex, da bekommst du Podcast, Playlist und alles, was du brauchst für ein hoffentlich wildes, ruhiges oder was auch immer Wochenende. da ist das gesehen auf dem argentinischen Label, natürlich vom Hernán Cataneo, nämlich Satbeats, produziert hat es hier Roger Martinez. Und richtig deepy und vor allem eine sehr, sehr sexy Nummer, funktioniert hervorragend auf dem Dancefloor. Und jetzt bleiben wir gerade in Südamerika und jetzt kommt was aus der Rubrik Huiuiuiuiui. Und zwar vom Camilo Sacramento. Unbedingt mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da hat im Moment ein paar wirklich sehr starke Tracks am Start. Aber das hier, das ist definitiv etwas, naja klar, aus der Rubrik SRF Virus Essential Tune. Aus Kolumbien, Camilo Sacramento mit The White City. Heftig. Thank you. In Miami herrscht zurzeit ein Ausnahmezustand in Bezug auf elektronische Clubmusik. Klar, wem sagt, Winter Music Conference stört und ein bisschen hin und her gerissen. Das sind zwar alle Superstars der Elektronika querbeet durch alle Genres in Miami zurzeit am Sound. Allerdings ist es jetzt wirklich so ein bisschen Dekadenz stellenweise. Gut, habe ich mir gestern nachgedacht. Ich ziehe mir jetzt mal einen Livestream rein und zwar von zwei DJs, die Back-to-Back gespielt haben, die ich wirklich sehr, sehr mag. Und zwar vom Dubfire und Nicole Mudabo. Ein riesiges Equipment. Überall hat es blinkt und blitzt. Halt wirklich, man muss zeigen, was man technisch drauf hat. Naja, wenn die Leute nicht tanzen, dann bringt wirklich alles nichts. Wirklich, wirklich sehr enttäuscht gesehen. Aber es ist jetzt natürlich die Probe gesehen. Ist die Musik gesehen oder ist einfach die Crowd gesehen, die einfach schon so ausgelaugt gesehen ist nach 5 Tagen Partys? Wer weiß. Kannst du selber mal auf YouTube mal so ein oder anderes Video reinziehen und dann beurteilen. Ich hoffe, mein Sound gefällt dir und du kannst dazu shaken. Du kannst natürlich auch dann als Podcast abladen und kannst ihn richtig, richtig laut, ohne dass du die Nachbarn tyrannisierst. Und mein Podcast findest du auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch auf iTunes. Ja. Yeah. 2005. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Hat der Chris Sors aus Deutschland einen riesen und vor allem einen weltweiten Clubhit produziert, und zwar mit Hugs and Kisses. Gut, man muss dazu sagen, wie viel er da an diesem Hit beteiligt ist, das weiß man nicht. Frank Beckers hat damals die ganze Sache vor den Labels produziert, vor allem vom deutschen Markt, so rings um Sprout und Plastic Park. Jetzt hat er aber wirklich eine Solo-Scheibe rausgebracht, und zwar auf Balkan Connections, so wirklich eins von diesen Techno- und Progressive House Labels, wo wirklich seit Jahren mit Qualität brilliert. Und das da ist die neue Chris Sors, sehr technoid, heisst mit sie Gör. schwedischen Techno-Freunde rings um den Aaron Bayer und seinem Label Drumcode. Dem geht's gut. Und zwar mit seinem neuen Release hat er gerade noch zwei von seinen Techno-Kollegen an den Start geholt, nämlich die Spanier Pick and Dan hat eine neue EP released, eben auf seinem Label Drumcode Music, und heisst dort sie In Love. Ziemlich crazy. Naja, okay. Wenn Schweden Techno machen, dann in Perfektion, sie beherrschen das ja auch schon seit Mitte der 90er Jahre. Hast du eigentlich schon eine Idee, wo du am Wochenende herangehst, sprich mal so oben. Denk. Ich kann dir zum Beispiel den Rockclub in Luzern empfehlen, morgen so oben mit dem Matthias Meyer und dem Rüde Hagelstein, beide von Berliner Watergate. Und was sonst noch passiert, sind wahrscheinlich 10 Minuten in einer Club Selections. überzogene Hi-Hats und eine grosse Portion 90er Jahre Madness. Das ist der Sound aus Belfast, der zurzeit auch vom Montel produziert wird. Und zwar steht er gerade ganz besonders in der Gunst von John Digweed. Der hat ihm gerade einen exklusiven Vertrag gegeben auf Bedrock Music und in der Zeit brettert es einfach sehr hölzern vom John Digweed seinem Label. So, hast du eigentlich schon eine Ahnung, wo du im Ausgang gehst? Denk. Ich habe vorher gesagt, vielleicht ein Rock in Luzern mit Matthias Meyer und dem Rüde Hagelstein. Aber ich habe ja noch die kleine, feine Rubrik und die heisst in etwa, wenn ich den Jingle finde. SRF Virus Mental X Club Selection. Ich habe es geschafft. In Zürich haben wir natürlich die Fridas Büchse, morgens oben mit Laura Jones. Die spielt sehr feine Tech House Sound. Sie kommt aus Großbritannien. Während im Hive jetzt oben Raketen ringsum Animal Trainer ihre Geburi feiern. Und zwar unter anderem mit dem Lee Fandowski, mit dem Saab und Porsche. Im Nordstern bekommst du morgens oben Ami. Und noch der Zürcher DJ The Definition. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung mit dem Thema Retro Chic vs. New School findest du auf srf.ch/mentlix. Schönes Wochenende. wieder mal so ein richtiger Underground-Tune von den Magnetic Brothers. Gut, die letzten paar Jahre haben sie nicht wirklich interessante Sachen gemacht, aber gerade so die letzten 2-3 Releases, mal schauen, in welche Richtung das geht. While Asleep heisst das Ganze und ich glaube ebenfalls auf einem russischen Label, nämlich auf Fragrance Music in der Pipeline. Das heisst, in 1-2 Wochen ist dann ein Video, wenn du möchtest. So, Hintergrundinfos srf.ch/menschlex. We'll be right back. Heisenberg heisst. Und der, was produziert hat, oder die, was produziert haben, H3NM, rechnet eigentlich damit, dass jetzt irgendwie so ein pseudo-intellektuelles Hipster-Ding kommt. Möglichst minimalistisch, möglichst gegen den Strom. Aber nein, ist ein absolutes Brett, eben das H3-Projekt mit Heisenberg. Und ja, nie auf die Namen gehen. Das kann immer ganz böse gegen hinten raus. This is Mess. Lifting. Und zwar ist das die brandneue Scheibe von Dynamics, Hamburger Label, rings um Solomon. Der perfekte Closer, wie finde ich. Ich hoffe, dir hat die 3 Stunden Mental X Electronic Music auf SRF Virus gefallen. In einer guten Stunde gibt es die heutige Show als Podcast zum Downloaden. Die Playliste gibt es dann alles spätestens ab Moment, und zwar auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du natürlich, wenn alles gut läuft, und so oben auch schon auf iTunes. Hey, ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio am Umeinanderschrecken. Natürlich dir die neuesten Tracks ineinander reinzumixen. Und mein Kommentar zum einen oder anderen Geschehen von der Weltgeschichte geben. Zumindest von der Elektronik. So, und jetzt komm gut durch die Nacht. Genieß dein Wochenende. Bis nächsten Freitag. Ciao, ciao.